10. Gedanken am Morgen. Es ist kurz vor 6 Uhr. Carsten Zara liegt im Bett und denkt nach. Es war ein schöner Abend. Es war ein sehr schöner Abend. Er lächelt. Noch nie habe ich mich mit einer Frau so wohl gefühlt wie mit ihr. Ihr Humor. Die Art, wie sie lacht. Er schaltet sein Handy ein und sucht das Foto, das er gestern Abend von ihr gemacht hat. Wie sie beim Zuhören den Kopf ein wenig zur Seite legt. Wie sie ihre dunklen Haare mit den Fingern hinters Ohr zurückschiebt. Ihre schönen braunen Augen. Ihre Stimme. Ihr Interesse an so vielen Dingen, die mich auch interessieren. War das nur gespielt? Er schaltet das Handy wieder aus. Quatsch! Dafür wusste sie zu viel. Über Jazz, über italienische Küche, sogar über Segelboote. Nein, sowas kann man nicht einfach spielen. Trotzdem, sie ist eine Lügnerin. Tatsache 1, sie ist nicht aus London gekommen. Tatsache 2, sie ist nicht mit dem Zug gefahren. Tatsache 3, sie war nicht in meiner Klasse. Warum lügt sie? Wir haben über Gott und die Welt geredet, aber ich habe sie nicht gefragt, was sie eigentlich hier will. Und was hat sie über sich selbst und ihre Lebensgeschichte erzählt? Da war nicht viel. Geboren in Stuttgart, ein halbes Jahr jünger als ich. Die Familie ist ein paar Mal umgezogen. Nach dem Abitur hat sie in allen möglichen Jobs gearbeitet. Und das war's schon, oder? Was arbeitet sie heute? Wo lebt sie wirklich? Woher kennt sie meinen Namen und den von Susanne Klaffenböck? Woher weiß sie, dass ich im Konrad-Herbst-Gymnasium war? Carsten Zara steht auf. Er muss ins Bad. Auf dem Weg dorthin kann er ja gleich mal nachsehen, ob Christine auch schon wach ist. Vorsichtig öffnet er die Tür. Im Wohnzimmer ist es hell. Die Vorhänge sind offen. Christine ist weg. Ihre Jacke ist weg. Ihre Reisetasche ist weg. Und auf dem Sofa liegt ein Zettel. Tut mir leid. Danke für alles.